Wir befinden uns im Jahr 50 vor Christi Geburt. Ganz Gallien ist von den Römern besetzt. Ganz Gallien? Nein. Ein von unbeugsamen Galliern bevölkertes Dorf leistet dem Eindringling immer noch erfolgreich Widerstand. Dieses kleine Dorf ist uns gut bekannt. Und wir wissen auch, dass man dort schon den geringsten Anlass nutzt, um eines jener berühmten Feste zu feiern, bei denen hemmungslos geschlemmt und genossen wird. Aber nicht immer bleibt so ein fröhliches Festmahl ohne bedauerliche Folgen. Wird doch ein Wildschwein abgestochen. Ja, der Bade übt ein Wiegenlied. Lass den Druiden durch. Lass ihn zu Majestix, unserem erkrankten Chef. Was? Es sieht so aus, als sei ihm die Schlemmerei zu Kopf gestiegen. Nicht in den Kopf. Es ist wohl mehr da, was? Ja, das ist eindeutig die Leber. Ich wusste gar nicht, dass es einem da wehtun kann. Oh, mir ist so schlecht. Ja, du hättest auf deine Frau gute Miene hören sollen. Bei unserem letzten Festmahl hast du einfach zu viel getrunken und gegessen. Ich wusste gar nicht, dass man zu viel essen kann. Oh, Miraculix, unser Druide. Mach mich wieder gesund, Herr. Brau mir einen heilenden Zaubertrank. Ach, ein Zaubertrank hilft da nicht mehr. Was du brauchst, ist eine Diät. Du musst zur Kur. Die Diät? Ja. Kur? Ja. Ich? Nein, niemals. Überhaupt geht es mir schon sehr viel besser. Ich glaube, ich kann jetzt auch wieder aufstehen. Dir tut hier nichts mehr weh? Oh, darf ich auch mal? Nicht Obelix, nicht anfassen. Was denn? Na, das da. Nun ist aber gut, Kinder. Ihm ist schon genug über die Leber gelaufen. Ja, dass mir keiner... Komm mehr. Zu mir, mein Idefix. Bei Belinus und Teutates, ich gebe auf. Ich gehe zur Kur. Eine sehr gute Entscheidung. Ja. Ich glaube, es wird das Beste sein, du gehst nach Aquae Calidae, in der Nähe des Avernalandes. Ja, gegen das Avernaland habe ich nichts. Dann ist es ja gut. Ich werde dir eine Empfehlung mitgeben an den Druiden Diagnostics. Er leitet das Thermalbad von Aquae Calidae. Und wir werden dich begleiten, O Majestix. Ein großer Chef braucht eine Eskorte. Oh ja, und Idefix kommt natürlich auch mit. Eine Kur wird ihm gut tun. Er wird nämlich zu dick. Nachdem Majestix einige von Miraculix zubereitete Kräutertees getrunken hat, beruhigt sich seine Leber so weit wieder, dass er reisefähig ist. Die Vorbereitungen sind schnell getroffen. Hier, Asterix, ein Fläschchen Zaubertrank. Und ich bekomme wieder keinen. Eigentlich will Majestix das Dorf nicht ohne ein großes Festmahl verlassen. Aber gute Miene macht überhaupt keine gute Miene, als sie davon erfährt. Also machen die drei sich lieber ganz schnell auf den Weg. Ohne Festmahl. Hast du einen Wegeplan, Majestix? Ja, Asterix. Und dann noch diese Tafel hier. Das ist eine Liste der besten Gastwirtschaften, die auf unserem Weg zu finden sind. Aber hat Miraculix nicht gesagt, dass du Diät halten solltest? Ach, weißt du, wenn ich schon eine Kur machen muss, ja, dann soll es sich auch lohnen. Außerdem ist das alles Unsinn. Mir geht's ausgezeichnet. Ich war einfach nur etwas abgespannt. Hab ich doch gewusst, dass man vom Essen nicht krank werden kann. Die Reise wird zu einem kulinarischen Erlebnis. Es gibt eine üppige Mahlzeit nach der anderen, immer begleitet von Sprichwörtern, wie sie heute noch unter Leuten beliebt sind, die Diät leben müssen. Essen und Trinken hält Leib und Seele zusammen, Kinder. Einen Braten in Ehren kann niemand verwehren. Wer ein Schlückchen Wein trinkt, der muss auch zwei trinken. Nachtischgut, alles gut. Ja. Käse schließt den Magen. Kurz vor dem Ziel der Reise schließlich legt sich Majestix für ein Schläfchen unter einen Baum. Ich fühle mich so voll. Und ein Blatt löst sich von einem Ast, schwebt langsam immer tiefer und landet auf Majestix Bauch. So kommt es, dass Asterix und Obelix ihren Häuptling das letzte Stück des Weges sogar tragen müssen. Aber endlich treffen sie in Aquae Calidae ein, wo sie auch gleich vom Druiden Diagnostix empfangen werden. Wir kommen von Miraculix, unserem Druiden. Er schickt uns zu euch wegen einer Kur. Sehr gut. Wer von euch ist der Kranke? Zur Antwort bitte hier drücken. Nein! Gut, dann werde ich mir den Kranken mal ansehen. Nein, fasst mich nicht an und seht mich nicht an, das tut alles weh. Ah ja, ein extremer Fall. Diät Nummer 1 also. Und ihr, alles in Ordnung mit euch? Alles in Ordnung. Der Dicke isst wohl zu viel, hm? Bei seinem Umfang sollte es mich wundern, wenn seine Leber in Ordnung wäre. Psst. Er ist nicht dick und seine Leber ist völlig in Ordnung. Und ob er dick ist. Und wir werden ja sehen, ob die Leber in Ordnung ist. Asterix, von wem redet ihr eigentlich? Achtung! Um zu testen, ob es Obelix wirklich gut geht, schlägt der Druide ihn mit der Faust auf den Bauch. Woraufhin nur eines passiert. Druide, schnell! Majestix ist in Ohnmacht gefallen. Dann kann die Kur beginnen. Majestix bekommt viel frisches Quellwasser zu trinken, wird mit kaltem Wasser abgespritzt und hält sich an die strenge Gemüsediät. Die anderen Kurgäste sind nicht davon begeistert, dass Majestix zum Essen von seinen Kriegern begleitet wird. Hey, noch ein Wildschwein, bitte! Und eine Servisia! Wirklich, also... Und als Obelix mit einem Sprung ins Thermalbad auch noch das Schwimmbecken entleert, ist das Maß voll. Majestix, wo stecken deine Gallier? Nebenan, im vollen Becken. Im Interesse eines ordnungsgemäßen Kurbetriebes müssen sie leider abreisen. Du kannst sie ja nach dem Ende der Kur wieder treffen. Er hat recht, meine Kleinen. Ihr geht mir auch langsam auf die Nerven. Geht ins Arvernaland und seht euch ein wenig die schöne Landschaft an. Ja? Macht einen Abstecher nach Gergovia, dem Schauplatz unseres großen Sieges. Und Alesia. Alesia? Ich kenne kein Alesia. Niemand kennt Alesia. Keiner weiß, wo Gallien offiziell besiegt wurde. Schon gut, oh unser Chef. Dann verlassen wir dich jetzt. Pflege dich gut. Und am Ende deiner Kur treffen wir uns wieder in Gergovia. Und mach dir nicht zu viel Sorgen um uns. Wir schauen uns ein wenig im Land um. Es soll da eine besondere Spezialität geben. Wildschwein in Weinsauce. Und Gemüseeintopf. Und Hartwurst. Verschwindet. Und der bekannte Schimmelkäse. Komm, Obelix. Ich glaube, es ist besser, wir gehen. Und so durchwandern unsere Freunde das wunderschöne Avernaland, während Majestix in Ruhe seine Kur fortsetzen kann. das für eine herrliche Luft, Obelix? Ja, schon, aber ich finde es langweilig, dass wir in letzter Zeit keine römischen Legionäre gesehen haben. Zur Seite, Gallia! Freie Bahn für den Tribunen Tullius Firlefanzus, den Sonderbeauftragten von Julius Caesar! Na, was ist? Hört ihr nicht? Bahn frei für Tullius Firlefanzus, den Sonderbeauftragten von Julius Caesar! Wer sagt's denn? In diesem schönen Land gibt es aber auch wirklich alles Asterix. Gehen wir zur Seite? Warte, ich trinke erst einen Schluck Zaubertrank. Nein, wir gehen nicht zur Seite, Obelix. Sie fragen nämlich nicht höflich genug. Das scheint Ärger zu geben. Zur Seite, Römer! Freie Bahn für Obelix! Asterix! Und Idefix! Die Sonderbeauftragten von Majestix! Das, Jupiter! Mach die Idioten fertig! Und dann gehen wir weiter! Gut! Zum Angriff! Zum Angriff! Zum Angriff! Wenn sich alle immer so einig wären, wäre die Völkerverständigung kein Problem. So, ich glaube, jetzt sind alle bedient. Warte, ich hol schnell Nachschub. Hey, ihr da in der Sänfte, wollt ihr euren Leuten nicht zu Hilfe kommen? Ja, warte nur, du Straßenräuber. Du wirst schon sehen, was es kostet, Tullius Firlefanzus anzugreifen, den Sonderbeauftragten von Julius Caesar. Weiche zurück, dem Tapferen hilft das Glück. Wade Retro! Immer mit der Ruhe. Wozu sich denn immer gleich so aufregen? Obelix, hör auf, mit dem Mann herumzuspielen. Vielleicht hat er gar keine Lust dazu. Gut, dann weg damit. Da schau her, der Firlefanzus. Firlefanzus? Was für ein netter Spitzname. Das ist kein Spitzname. Das ist Tullius Firlefanzus, der Sonderbeauftragte von Julius Caesar. Aber wir sollten nicht hier stehen bleiben, sonst bekommen wir noch Ärger. Darf ich mich vorstellen? Ich bin Alkoholix. Alkoholix? Ja. Firlefanzus ist eine hohe Persönlichkeit, von Caesar zu uns geschickt, um zu prüfen, ob die Averner auch unterworfen sind. Kommt mit, ich nehme euch mit zu mir nach Gergovia. Gerne. Ja, danke. Ich habe ein kleines Geschäft am Ortseingang der Stadt. Wir sind gleich da. Ortseingang der Stadt, Ortseingang. Psst, Obelix. So, da sind wir. Ich handle mit Wein und Kohlen, genau wie all meine Nachfahren. Dann macht ihr euch da gar keine Konkurrenz? Na, wo? Wir kaufen einer bei dem anderen und plaudern von den Zeiten, als wir noch in Lutetia gewohnt haben. Und was habt ihr in Lutetia gemacht? Mit Wein und Kohlen gehandelt. Ist ja ganz was Neues. Ja, so, kommt herein. Frau, ich bring ein paar Freunde mit, die Firlefanzus eine Lehre erteilt haben. Ruf die anderen, es muss gefeiert werden. Ja, es muss gefeiert werden. Immer gut. Bald darauf steht ein leckerer, kräftiger Eintopf auf dem Tisch. Und während unsere Freunde ihren Aufenthalt im Avernerland so angenehm beginnen, wird Tullius Firlefanzus in Rom von Julius Caesar empfangen. Er berichtet, dass die Averner immer noch so aufrührerisch und kämpferisch sind wie früher. Im Handumdrehen entwickelt der große Feldherr Caesar einen Plan, um es den Avernern zu zeigen. Einen Triumphzug? Auf dem Schild des besiegten Vercingetorix? Jawohl, o Caesar! Ich werde den Schild aus der Beutekammer heraussuchen. Doch so sehr Tullius auch sucht, den Schild des Vercingetorix findet er nicht. Dafür gibt es nur eine Erklärung. Der Schild muss in Gallien geblieben sein. Also bleibt Firlefanzus nur eines übrig. Er muss ins Avernerland zurückkehren und den Schild holen, den Vercingetorix einst zum Zeichen der Kapitulation Caesar zu Füßen gelegt hat. Währenddessen setzen unsere gallischen Helden ihre Reise fort. Sie besichtigen die beeindruckende Berglandschaft, den Tempel des Luf, des Gottes des Handels und Gewerbes. Die Städte Nemosus, Nereomagus, Borvo und Calentes Acre. Und Alesia? Alesia? Was ist das? Alesia? Was wollt ihr mit Alesia? Wir wissen nicht, wo dieses Alesia liegt. Dann kehren unsere Freunde zurück nach Gergovia. Denn wo das liegt, wissen alle. Also ihr bleibt dann erstmal bei uns, ja? Mit Vergnügen. Aber dann sorgen wir diesmal fürs Essen. Ah ja, wir fangen ein paar Wildsäule. Ein paar was? Wildsäule. Ah, ihr meint Wildsäule. Euer Freilich. Im Wald begegnen Asterix und Obelix nicht nur den gesuchten Wildschweinen. Ich frag mich, ob Wildschwein wohl auch als Eintopf schmeckt. Zur Seite, Gallia! Freie Bahn für Tullius Elefantus, den Sonderbeauftragten Julius Caesars! Du, Asterix, ich glaube, den kennen wir. Ja, du hast recht. Ich glaube, den haben wir schon mal getroffen. Sollen wir genauer nachsehen? Warum nicht? Schließlich haben wir ja Ferien. Ja, der war es wirklich. Ja, es macht doch immer wieder Spaß, unterwegs Bekannte zu treffen. Im Wald lassen Asterix und Obelix einen am Boden zerstörten Sonderbeauftragten zurück. Die meisten Römer kommen ins Avernerland, um ihre Krankheiten auszuheilen. Ich bin der Einzige, der kommt, um sich seine Gesundheit zu ruinieren. Und im Dorf berichten die Gallier vom Geschehenen. Es ist super bei euch in den Wäldern. Man findet Wildschweine, Schnecken. Apropos Schnecken. Wir haben den Römer wieder getroffen, den wir zur Schnecke gemacht haben, als wir dich getroffen haben. Philippanzus? Tullius Philippanzus ist zurück. Das ist schlecht. Das ist sogar sehr schlecht. Philippanzus ist gefürchtet in dieser Gegend, denn Cäsar schickt ihn oft zu seinen Strafaktionen. Seine Rückkehr lässt nichts Gutes erwarten. Ach, denken wir nicht mehr dran. Ajo, essen wir lieber noch eine Wildsäule. Aber Tullius Firlefanzus ist jetzt richtig wütend. Er ordnet Hausdurchsuchungen bei allen Avernern an. Irgendwo muss das Schild des Vercingetorix doch zu finden sein. Es dauert nicht lange, dann klopft es auch an der Tür von Alkoholix. Im Namen Cäsars, aufmachen! Ja, ja, ja. Ich komme ja schon. Auf Befehl des Tribuns Tullius Firlefanzus müssen wir eine Haussuchung machen. Von mir aus? Wir haben nichts zu verbergen. Aber macht mir nichts kaputt. Was ist hinter dieser Tür? Das ist mein Holzkohlenvorrat. Die Holzkohle, die verkaufe ich. Ihr könnt gerne reingehen, aber macht mir ja nichts schmutzig. Los, Legionäre, alles hier durchsuchen. Jawohl. Die Römer durchsuchen alles und finden nichts. Nach einer Weile kommen sie wieder herausgekrochen, schwarz vor Kohlenstaub. Weil sie nichts gefunden haben, sind sie ganz schwarz vor Ärger. Ich habe vielleicht nichts gesehen, aber ich werde euch im Auge behalten. Wie? Ach, jetzt verstehe ich. Ganz schwarz. Im Palast der Römer ist die Stimmung nicht ganz so gut wie in Gergovia. Ave, Tullius Firlefanzus. Die Patrouillenführer melden sich zum Rapport. Ja, und? Nichts. Dabei haben wir gesucht, bis wir schwarz waren. Könnten wir Cäsar nicht einen anderen Schild schicken? Man könnte ihm sagen, das sei der Averner-Schild. Ach was! Cäsar lässt sich nicht täuschen. Er würde den Betrug auf der Stelle merken und den Schuldigen den Löwen zum Fraß vorwerfen. Es muss doch unter den Einwohnern von Gergovia jemand geben, der uns Auskunft geben kann. Die sagen nichts, diese Averner. Dann schicken wir eben einen Spion. Man bestimme einen Freiwilligen. Jawohl, Ich schlage Gaius Faulus vor, den schlimmsten Drückeberger der ganzen Legion. Ah. Im Moment zum Strafkehren abkommandiert. Ja, dann hole mir diesen Wunderknaben. Und zwar gleich! Jawohl, Centurio. Befehl ist Befehl. Gaius Faulus wird vom Strafkehren weggeholt. Das heißt, eigentlich kehrt er gar nicht. Er stützt sich auf den Besen. Hey, Gaius Faulus, ist das eine Art zu kehren? Hm? Nun, ich habe bereits die erste Hälfte der ersten Steinplatte gekehrt. Jetzt erhole ich mich ein wenig, dann fege ich die zweite Hälfte der ersten Platte. Ich erhole mich ein wenig, dann fege ich die erste Hälfte der zweiten Platte. Ich erhole... Mund halten und mitkommen! Der Tribun will dich sprechen. Ich lasse meine Arbeit nicht gern ruhen. Einige Minuten später kommt Gaius Faulus schließlich bei Tullius Firlefanzus an. Ave Centurio. Ja, Ave, Ave. Meinen Glückwunsch, Legionär. Du hast dich als Freiwilliger gemeldet, um bei den Galliern zu spionieren. Schön. Und jetzt muss ich gehen und die zweite Hälfte der ersten Platte putzen. Ach, ich lasse dich alle halben Platten von hier bis zum Zirkus Maximus putzen, wenn du nicht gehorchst. Eieieiei, das sind aber viele halbe Platten. Ja, so ist es. Also, nun denn, du wirst dich als Averna verkleiden und bei der Bevölkerung von Gergovia etwas über den Aufenthaltsort des Schildes von Vercingetorix herausfinden. So, naja. Also, Ave Centurio. Ja, Ave, Ave, Ave, Ave. Oh je. Tja, der sieht so dämlich aus, dass die Averna ihn bestimmt nicht für einen Spion halten. Ich weiß nicht. Er ist völlig unfähig. 15 Jahre in der Legion und noch nicht einmal befördert worden. Das Einzige, was ihn interessiert, ist der Wein. In Zivilkleidung und ohne Besen begibt sich Gaius Faulus auf dem schnellsten Weg nach Gergovia. Gern nehme ich noch ein Stückchen Wein. Sei vorsichtig, Obelix. Wieso? Du weißt, dass du Wein nicht gewohnt bist. Oh. Nun, lass ihn doch. Asterix, so ein Stückchen Wein kann ihm sicher nicht schaden. Wein? Oh, hier bin ich richtig. Am besten beginne ich hier mit meinen Erkundigungen. Salut zusammen! Krieg ich hier was zu trinken? Aber sicher. Setzt euch nur. Sehr. Woher kommst du? Ich hab dich hier noch nie gesehen. Aus Anitium. Oh, das schmeckt gut. Noch einen Wein, bitte. Ah, Anitium ist weit weg von Alesia. Seid ihr in Alesia dabei gewesen? Das war noch was. Wie? Mit Alesia? Ich kenne diesen Ort nicht. Oh, Verzeihung. Ich war nämlich in Alesia. Bei Jupiter. Noch was. Ich hab noch eine halbe Platte. Davon versteht ihr nichts. Eine halbe Platte. Ich verstehe, dass du genug getrunken hast. Nicht doch. Schenk unserem Freund noch mal ein. Er hat Durst und möchte ein bisschen reden. Du bist ein echter Freund. Du verstehst das. Solucet omnibus. Und dass die Sonne für uns alle scheint und so. Ja? Ich war in Alesia. Und noch manche Bus genommen. Es war nicht leicht mit diesen verdammten Galliern. Aber ich hatte mich krank gemeldet. Und als ich da war, war alles vorbei. Da lagen nur noch die Waffen von 14 Greturix am Boden herum. Und Keuchustus, der jetzt Räder in Nemosus herstellt, der nahm sich den Schild als Souvenir mit. Und jetzt suchen wir ihn. Weil Cäsar nämlich einen Triumphzug durch Gergovia auf ihn machen will. Also auf den Schild, nicht auf Keuchustus. Oh, jetzt habe ich meinen Schnurrbart verloren. Da ist er, ja. Also, Salut zusammen. Ich muss weiterfragen. Habt ihr ihn verstanden, diesen Spion? Die Römer suchen den Schild von Vercingetorix. Aber sie dürfen ihn nicht finden. Ach, weißt du, dieser Schwachkopf war auch völlig besoffen. Wir werden den Schild finden. Wir werden den Triumphzug machen. Aber Asterix, wir haben Frieden. Lass doch die alten Geschichten. Wir gehen sofort nach Nemosus, zu diesem Keuchustus. Komm, Obelix. Aber ich hab noch nicht fertig gegessen. Während Obelix noch ein wenig die Kochkunst der Averner genießt, kehrt der Legionär Gaius Faulus zurück zu seinem Ausgangspunkt, um Tullius Philippanzus Bericht zu erstatten. Salut zusammen! Na und? Sie wissen gar nicht, wo Alesia liegt. Das, aber vom Wein. Entschuldigung, vom Wein verstehen Sie was. Ist es dieser. Und dieser Bericht bringt Gaius Faulus geradewegs ins Gefängnis. Nur einen Übereifer zeigen in der Armee, das bringt nichts. Selbst wenn man Bescheid weiß, immer den Mund halten. Salut zusammen. Am nächsten Tag treffen unsere Freunde in der großen Avernerstadt Nemosus ein. Aber Asterix, wie sollen wir ihn denn nur finden, diesen Keuchustus? Er stellt Räder her. Eine Räderfabrik muss doch zu finden sein. Da, siehst du, auf der anderen Seite. Keuchustus Räder. Kaum haben die beiden die Fabrik entdeckt, sind sie auch schon drinnen und bitten darum, Keuchustus sprechen zu dürfen. Da ihre höflich vorgetragenen Bitten nicht fruchten, gehen sie einfach in sein Büro. Und schließlich erzählt Keuchustus, was sich damals zugetragen hat. Nach der Übergabe durch Vercingetorix nahm er tatsächlich den Schild an sich. Aber weil er dem Spielteufel verfallen war, verlor er den Schild an einen Legionär namens Apfelmus. Und dieser Apfelmus ist heute Badewärter im Thermalbad von Borvo. Das bedeutet für Asterix und Obelix wieder einmal: Wir machen eine Kur. Eine Kur? Eine Kur? Wieso eine Kur? Wir müssen einen Badewärter in Borvo finden. Also rede nicht so lange, sondern komm. Mit einem Pferdewagen geht es direkt nach Borvo. Wir sind da. Du, Asterix? Ja? Idefix und ich haben beschlossen, keine Kur zu machen, weil wir... Obelix! Nur durch eine Kur können wir, ohne Verdacht zu erregen, zu Apfelmus vordringen und den Schild suchen. Und jetzt tu so, als ob du krank wärst. Wenn ich nicht bald wieder ein Wildschwein bekomme, brauche ich gar nicht erst so zu tun. Also vergiss nicht, dich krank zu stellen. Ja, schon gut. Ich habe verstanden. Guten Tag, liebe Freunde. Guten Tag, o Druide. Aua. Was hat er denn? Er ist krank. Ich bin auch krank. Selbst unser Hund ist krank. Wir brauchen eine richtige Kur. Na, dann wollen wir mal sehen. Tut es euch da weh? Aua. Und da? Aua. Sehr schön. Dann sagen wir mal Duschen, Schwitzkuren, Bäder, Massagen. Aua. Und selbstverständlich strenge Diät. Aua. Also unterziehen sich unsere beiden Freunde einer strengen Kur, verbunden mit einer diskreten Umfrage. Aber keiner der Badewärter heißt Apfelmus. Schließlich sind beide am Verzweifeln. Selbst Asterix kann keine Weintrauben mehr sehen. Schließlich riskiert er es und fragt direkt nach Apfelmus. Und er bekommt eine direkte Antwort. Apfelmus hat sich etwas zusammengespart und eine Wirtschaft aufgemacht. Sie heißt Zum Wildschwein in Weinsoße. Aber Obelix, warte doch. Ich wusste doch nicht. Und außerdem hat dir die Kur gut getan. Der Asterix weiß alles besser. Der Asterix ist überhaupt unschlagbar. Wenn der Asterix weniger schlau gewesen wäre, hätten wir unsere Umfrage bei Wildschweinen in Weinsoße gemacht. Komm, Idefix, wir kennen den Asterix nicht mehr. Ach ja? Und ich habe genug von deinem miesen Charakter. Der Magen geht dem Obelix über alles. Wildschweine und Kalereien mit den Römern, das ist was für den Obelix. Brot und Spiele, das ist das Gallien von heute. So ein richtiger, schöner Durchschnittsgallier. Hörst du das, Idefix? So was wagt es noch, anderen eine Lehre erteilen zu wollen? Idefix, du kannst deinem großen Freund ausrichten, dass er ein Dickkopf ist. Idefix sagt dem kleinen Herrn, seine Meinung interessiert niemanden. Naja, ich hatte doch bloß Hunger. Komm her, mein Kumpel. Ich verspreche dir, bevor wir weitersuchen, verschlingen wir erst einmal ein gutes Wildschwein in Weinsoße. Och, ich kann auch darauf verzichten, weißt du. Im Gasthaus von Apfelmus ist die Welt für die beiden endgültig wieder in Ordnung. Nicht nur, dass sie ein paar schöne Wildschweine in Weinsoße serviert bekommen, es wartet auch schon eine römische Patrouille auf sie. Nach dem erfrischenden Kampf und einem leckeren Essen erfahren sie allerdings, dass der Schild von Apfelmus durch den Centurio Corruptus beschlagnahmt wurde. Also geht es wieder mal mit einem Pferdewagen zurück nach Gergovia. Wir müssen vor diesem Corruptus in Gergovia sein, damit er den Römern den Schild nicht geben kann, sonst ist alles verloren. Schließlich können wir uns nicht mit einer ganzen Garnison herumschlagen. Wieso? Ist das verboten? Spät in der Nacht kommen sie am Haus von Alkoholix an. Und hier gibt es wieder schlechte Nachrichten. Alkoholix ist anscheinend gefangen genommen worden und auf die Köpfe von Asterix und Obelix ist ein Preis ausgesetzt. Und die Römer durchsuchen jetzt wirklich alles. Also beschließen die Gallier, zunächst Alkoholix zu suchen. Am nächsten Morgen verstecken sie sich in einer Fuhre Kohlen, die im Palast in den Keller gekippt wird. Dann geht es zu Firlefanzus, wo Corruptus bereits gehört wird. Ich kann deiner Karriere etwas nachhelfen, wenn du mir sagst, wo der Avernaschild ist. Tja, also, den habe ich damals bei einem Weinhändler eingetauscht, aber den Namen habe ich vergessen. Hey, wer wagt es? Wir kommen, um Alkoholix zu holen. Alkoholix, das ist er, Alkoholix. Das ist der Weinhändler, dem ich den Averna-Schild gegeben habe. Alkoholix? Ich will Alkoholix! Nein, wir wollen Alkoholix. Alkoholix, hallo, Alkoholix, wo bist du? Ich hab's wieder gewusst. Alkoholix, Alkoholix. Also, was ist mit meiner Beförderung? Komm, Obelix. Alkoholik scheint nicht hier zu sein. Wir suchen ihn. Ja, Asterix. Obelix? Asterix? Dann seid ihr die beiden Gallier, die den Averna-Schild suchen? Ja. Wache! Komm, Obelix, lass ihn! Wenigstens wissen Asterix und Obelix jetzt, dass Alkoholix nicht von Tullius Firlefanzus gefangen genommen wurde. Also gehen sie zurück zu seinem Haus. Und tatsächlich treffen sie Alkoholix diesmal dort an. Nun gut, dann rede, Alkoholix. Also, ich war damals Weinhändler in Alesia. In der Nacht der Niederlage, da kam ein Centurio zu mir. So ein großer. Ich habe mit ihm getauscht. Eine Amphore Wein gegen den Averna-Schild. Und dann kam ein gallischer Krieger vorbei, der aus der Gegend weg wollte. Er sah den Schild und flehte mich an, ihn ihm zu geben, damit er ihn sicher verwahren könnte. Ja, ich war so schwach, den ruhmreichen Schild einem völlig Unbekannten zu geben, der noch nicht einmal aus der Gegend war. Beruhige dich. Als ich dann gemerkt habe, wie wichtig euch der Schild ist, da habe ich mich geschämt und bin geflohen. Aber mein Gewissen hat mich nicht in Ruhe gelassen. Also bin ich zurückgekommen, um alles zu gestehen. Erinnerst du dich an den Namen des Gallias? Nein, ich weiß nur, dass er nicht sehr dick war und nicht sehr lustig und das ist alles. Tag, Kinder. Tag, Chef. Tag. Das ist er. Majestix? Unser Chef? Man hat mir gesagt, dass ich euch hier finde. Ich bin fertig mit meiner Kur. Ich bin geheilt. Das ist er. Das ist er. Das ist der gallische Krieger, dem ich damals ein Schild gegeben habe. Ich habe ihn sofort wieder erkannt. Der hat kaum zugenommen seit damals. Hat er sowas öfter? Erinnerst du dich nicht? Alesia, der Averna-Schild. Alesia, der Averna-Schild? Ja, doch, natürlich, der Weinhändler. Das warst du? Ja, das war ich. Und den Schild hast du immer noch, oh unser Chef. Aber selbstverständlich. Wie ihr wisst, bewege ich mich niemals ohne ihn. Und meist sogar auf ihm. Das hier ist er. Majestix, die Römer suchen diesen Schild überall. Tatsächlich? Ich bin einem Haufen Römer begegnet auf dem Weg hierher, aber mich hat niemand angehalten. Beim Teutates? Es ist kaum zu glauben, nicht wahr, Obelix? Ja, beim Bellinus. Ich hätte nicht gedacht, dass man derart abnehmen kann. Ich habe eine Idee, Alkoholix. Rufe ganz schnell die Einwohner von Gergovia zusammen. Ah ja, freilich, freilich. Die Römer haben ihre erfolglosen Nachforschungen inzwischen abgebrochen. Was bleibt ihnen anderes übrig, als nach Gergovia zurückzukehren? Doch vor den Toren der Stadt werden sie aufgehalten. Zurück nach Gergovia! Wir werden die beiden Gallier finden beim Jupiter. Und wenn wir die ganze Stadt in Schutt und Asche legen müssen. Halt, Römer! Hier stehen wir und erwarten euch! Da ist einer von denen zum Angriff! Doch dazu soll es nicht kommen. Julius Caesar persönlich erscheint mit seiner Garde, um zu sehen, woran er ist. Und was sieht er? Einen ratlosen Tullius Firlefanzus und einen gallischen Häuptling, Majestix, getragen von Obelix auf dem Averna-Schild. O Römer, macht eure Augen ganz weit auf und ihr mutigen Einwohner von Gergovia, ihr werdet jetzt den Triumphzug erleben, den Triumphzug von unserem Häuptling Majestix auf dem Averna-Schild. Julius Caesar ist gekommen, hat gesehen und verstanden. Um sicherzugehen, dass sein Besuch bei diesem peinlichen Ereignis ein Geheimnis bleibt, schickt er Tullius Firlefanzus und seine Leute weit, weit weg. Nach Numidien, Afrika. Die Leute von Gergovia aber haben auf jeden Fall ihren Spaß gehabt. Und unsere drei gallischen Freunde auch. Mit Bedauern verlassen sie nach diesem denkwürdigen Triumph das Avernaland. Auf der Rückreise kommt Majestix deutlich wieder zu Kräften. Denn natürlich besucht er, nach der anstrengenden Kur, wieder dieselben gastronomischen Stationen wie auf dem Hinweg. Wohlgenährt erreichen der Häuptling und seine beiden tapferen Mitstreiter schließlich ihr Heimatdorf. Und wieder einmal endet ein Abenteuer mit einem Festmahl. Alle sind dabei. Wirklich alle? Nein. Einer fehlt, aber wer kann das sein? Trubadix ist es nicht. Wo es so lange kein Festmahl mehr gegeben hat, ist auch er lieber, anstatt zu singen. Nein, es ist tatsächlich Majestic. Gute Miene! Ich bin doch der Vorsitzende bei dem Bankett. Muss da einfach hingehen. Und ich bin geheilt. Du wirst doch nicht mit dem Schild auf mich los. Geh.